Antichrist, das große Ungeheuer, mit Schwert und Feuer die Glieder Christi zu verfolgen, weil ihre Lehre ihm zuwider ist. Er bildet sich dabei wohl ein, es müsse sein Tun Gott gefällig sein. Allein es gleichen Christen dienen Palmenzweigen, die durch die Last nur desto höher steigen.